Genau, Bella. Neulich bin ich als Mutter wie wegen Drogen und gern mit dem Brie. Hab ich Bella, na Bella, na Bella, deutsche Mama Twitchier. Neulich bin ich als Mutter wie wegen Drogen und gern mit dem Brie. Hab ich Bella, na Bella, na Bella, deutsche Mama Twitchier. Ich habe mich in der Diskothek. Die Lieder die steckt daran, wie es war damals. Damals, in der Drogerie, wegen Drogen und der Mini-Pri. Ich wollte kein Drogen, ich wollte kein Rock. Und dann habe ich abgedockt. Donner, Party! Everybody scream! Leute. Check your body. Move your feet. Dance to midnight boogie. In der Tulari wegen Drogen und der Medizin. Hab ich Banner, Banner, Banner, deutsche Mann natürlich in der Ohr. Ich wollte kein Drogen und wollte kein Locken. Bei Donner, am Männer bin ich abgetrunken. Wie bei Hardy, Hardy, sexy, Hardy, Hardy, Hardy. Stop it!